Langeweile jagte mich. Es war erst achte, also ich dachte, was mach ich? Wenn man allein ist, bleibt man nun mal nicht gern zu Haus. Darum fuhr ich mal wieder nach Treptow raus. Das war erst 17 Jahre alt. Es war im Plänterwald, im schönen Plänterwald. Ich hab das Mädchen geküsst, mir wurde heiß und kalt. Ich hab das Mädchen geküsst, mir wurde